flankiert und infiltriert. Alles abnormale und Fremde wird hier hofiert. Die graben ihr eigenes Grab, das führt an. Der Hass auf Identität, freie Selbstbestimmung, auf das eigene Ich. Selbstzerstörerisch, völlig abgehoben, ja fanatisch. Was soll ich bis tief ins Mark schreien, ihr eigenes Tag? Kranke Köpfe, kranke Seelen und alle Elendlein dort ihren Schlachter eingängig wählen. Geisteskrank klatschen sie Applaus bei ihrem Untergang. Eine Hochkultur im Niedergang. Zersetzung von Traditionen, von Volksgemeinschaft hat Priorität. In jener manipulierten und degenerierten sogenannten Realität. Und Kerl, der Niedergang fällt die Worte der Klang. Mit Scheuklappen grinsen, schreiten sie voran, auf den Lippen ein Lied. Lauschen nicht den eigenen Worten, die sie dort singen, über den eigenen Genozid. Was doch für der Gesang auf in den Untergang? Kranke Köpfe, kranke Seelen und alle Elendlein dort ihren Schlachter eingängig wählen. Geisteskrank klatschen sie Applaus bei ihrem Untergang. Meine Hochkultur im Niedergang. Feuer und in die Wunden das Salz. Kranke Köpfe,